dich gerade erkundigen, ob doch noch jemand fährt. Doch plötzlich hast du wieder keinen Bock. Was kümmert dich der ganze Welt, wenn du denkst, dass du bald Rockstar bist? Und keine Hoffnung, dass das geschieht ist. Denn jeder Mensch auf dieser Erde, jede Schaffe in Gottes Erde, ist dein eigenes Glück gespielt. Dein allerliebstes Spiel, als lass immer du den Staat bescheid. Du wirst schon sehen, wohin das führt. Den ganzen Tag verdienen, lass das Feuer, aller Geld verpassen. Du bist da gar nicht interessiert. Heute bleibe ich zu Haus. Ein bisschen Ruhe muss schon sein. Am Montag gehen die Lichter aus. Dann hol ich mir nen gelben Schein. Was kümmert dich der ganze